Geh und schließ den Vorhang. Was wir brauchen, ist Kerzenschein. Du und ich und eine Flasche Wein. Halt im Arm dich heute Nacht. Nun wir wissen, ich bin bald fort. Wie ich wünschte, wünschte es wird nicht sein. So nimm das Glas und trink mit mir Wein. Zu verzögern unsere Not. Bewahr die Nacht. Stopp, dass der Tag bricht, dann kommt der Morgen. Schon morgen bin ich gegangen, bewahr die Nacht. Stopp, dass der Tag bricht, dann kommt der Morgen. Schon morgen bin ich gegangen. Wie der Scheit dort im Feuer, der so brennt wie ich für dich. Kommt der Morgen voll Begehr zu nehmen mich mit sich. Adieu zu sagen ist nicht leicht, Liebling, nein, bitte weine nicht. Girl, du weißt, ich hab zu gehen. Oh, und Herr, ich wünsch, es müsst nicht sein. Bewahr die Nacht, stopp, dass der Tag bricht, dann kommt der Morgen. Schon morgen bin ich gegangen, bewahr die Nacht. Stopp, dass der Tag bricht, dann kommt der Morgen. Schon morgen bin ich gegangen. Morgen kommt, mich mitzunehmen. Ich wünschte sehr, dass ich könnte bleiben. Girl, du weißt, ich hab zu gehen. Und Herr, ich wünsch, es müsst nicht sein. Bewahr die Nacht. Stopp, dass der Tag bricht, dann kommt der Morgen. Schon morgen bin ich gegangen, bewahr die Nacht. Stopp, dass der Tag bricht, dann kommt der Morgen. Schon morgen bin ich gegangen, bewahr die Nacht. Stopp, dass der Tag bricht, dann kommt der Morgen. Schon morgen bin ich gegangen, bewahr die Nacht. Stopp, dass der Tag bricht, dann kommt der Morgen. Schon morgen bin ich gegangen. Morgen bin ich gegangen. Morgen bin ich gegangen. Morgen bin ich gegangen. Morgen bin ich gegangen.